So sagt der Volksmund. Aller Anfang ist schwer. Es ist nicht alle Tage Sonntag. Klein, aber fein. Lerne was, so kannst du was. Keine Regel ohne Ausnahme. Iss, was gar ist, trink, was klar ist, sprich, was wahr ist. Kein Fisch ohne Gräten, kein Mensch ohne Fehler. Ohne Fleiß kein Preis. Jedes Warum hat sein Darum. Immer wenn es Brei regnet, hab ich keinen Löffel. Wo der beste Wein wächst, trinkt man den schlechtesten. Sieben Köche verderben den Brei. Lust und Liebe zum Ding machen jede Mühe gering.